Der Sprecher des Maßnahmegesellschaft für Menschenrechte in Südkorea nahm am 1. September eine Stellung. Darin hieß es, trotz einmütiger Proteste und Einwände im In- und Ausland brachte das Regime von Park Geun-hye im vergangenen März im Parlament das sogenannte Gesetz über Menschenrechte im Norden durch und will ab 4. September es offiziell in Kraft setzen. In Bezug darauf verleumdete Park Geun-hye die sozialistische Ordnung der DVRK und erwähnte die Untersuchung der Menschenrechtslage und Aktivität für Menschenrechte. Die Mitarbeiter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums bestanden darauf, den Norden zur Veränderung ihrer Haltung zu führen. Die Versuche des Park Geun-hye-Regimes zu Sanktionen und Druck gegen den Norden wurden vergebens. Eher ist es durch den totalen Bankrott der nuklearen Kampagne gegen den Norden, den Kampf der Bevölkerung gegen Saat-Einführung, die großen Korruptionen des herrschenden Kreises und die Verschlechterung des Volkslebens in die Sackgasse geraten. Es versucht verzweifelt, den Ausweg aus der Krise in der Anti-TVRK-Menschenrechtskampagne zu finden. In der TVRK, wo eine gesellschaftliche Atmosphäre des hingebungsvollen Dienstes für das große Volk herrscht und die Volksmassen konsequent bevorzugt werden, bestehen überhaupt keine Menschenrechtsprobleme und sind solche unvorstellbar, was weltbekannt ist. Wir wissen auch davon gut, dass in der UNO ein Untersuchungsbericht über die ernste Menschenrechtsverletzung durch das Park Geun-hye-Regime veröffentlicht wurde und der Stand der Meinungsfreiheit Südkoreas international jährlich als schlimmster bewertet wird. Das südkoreanische Regime, das viele TVRK-Bürgerinnen am hellen Tage entführte, sie von ihren Familien trennte und sie bisher ungerecht gefangen hält, ist eine Schar der Menschenrechtsverletzer, die nicht mal das elementare Recht darauf haben, von Menschenrechten zu reden. Für die antinationalen und menschenrechtsfeindlichen Sünden des südkoreanischen Regimes wird die TVRK mit ihm mit tausendfacher Rache abrechnen und wartet auf die Zeit der endgültigen Vergeltung. Die Vollziehung des Gesetzes über die Menschenrechte im Norden wird nur den Untergang von Park Geun-hye, Königin der Menschenrechtsverletzung, und von den ihr Unterstehenden wie den Angehörigen des Vereinigungsministeriums weiter beschleunigen.